Tier. Nochmal 16 Bars in eure erste Tier. Es geht 1, 1 zu der 2, 2 zu der 3, 3 zu der 4, 4 zu der 5. Yeah. Let's go! Es geht 1, 2, 3 zu der 4. Bring die Zeilen auf ein Blatt, bring mein Herz zu Papier. Offenbare meine Lyrics, offenbare meine Seele. Mann, wie siehst du Nutte aus? Locken, Haare voll die Mähne. Gelbe Zähne und stinken, tust du wie Hund. Nuttenfeier, mein Style, winken mir zu ohne Grund. Beleidige die Presse, wirke wieder kontrovers. Doch am Ende eines Monats bleibt mein Konto wieder leer. Mach das alles umsonst, nur egal wann du kommst. Bin ich bereit dich zu schlagen, es sage überall Bomben. Also lass es zu frotten, ey du kannst gerne noch kommen. Doch ich bleibe so cool und dann ist auch mit zusammen. Opfer Spaß, ich weiß nicht was du Opfer hast. Ist was Besseres als ich, weil du deinen Doktor machst. Wird das leckerlich, Bitch, doch es meckern nicht jetzt. Einfach nicht die Kranweite eines